2. Das Wetter. Sprechen Sie die Wörter und Sätze nach. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter heute? Schnee und Regen? Ja, Schnee und Regen. Sonne und Wolken? Ja, Sonne und Wolken. Hitze oder Kälte? Lieber Kälte. Im Winter Schnee und Eis? Ja, im Winter am liebsten Schnee und Eis. Es regnet. Es regnet heute. Heute regnet es. Es schneit. Es schneit heute. Heute schneit es. Schlechtes Wetter. Schlechtes Wetter heute. Ja, heute ist schlechtes Wetter. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint heute. Heute scheint die Sonne. Es ist windig. Es ist windig heute. Heute ist es windig. Sonnig oder bewölkt? Es ist bewölkt heute. Heute ist es bewölkt. Es ist nicht heiß. Es ist heute nicht heiß. Heute ist es nicht heiß. Schön warm. Heute ist es schön warm. Schön warm ist es heute.